but I am still thirsty. Byte FM. Es ist 18 Uhr. Hallo, recht herzlich willkommen zu Caramba, Byte FM. Mein Name ist Klaus Wehe. Yeah. Caramba, Byte FM, ich möchte euch an dieser Stelle etwas näher und umfassender begrüßen. Trotz einiger Handicaps komme im Grunde fast direkt aus einer Zahnarztpraxis, habe Probleme mit dem S-Laut, wie ich gerade feststelle. Ich hoffe, das gibt sich noch ein wenig und die Wochen sind sowieso etwas kurz aktuell. Denn ich will es mir nicht nehmen lassen, zwei absolute Charmbolzen innerhalb der deutschen Festivallandschaft zu besuchen. Es war in der abgelaufenen Woche das Apple Tree Garden Festival in Diepholz und in den kommenden Tagen soll es das Haldern Pop Festival eben in Haldern am Niederrhein sein. Begonnen habe ich das Ganze mit einem großartigen Künstler aus Uganda, Joshua Baraka, dessen Titel Dalila wir im Remix des britischen Drum and Bass Künstlers Missing gehört haben. Gerade verklungen ist Submerse mit einem Titel seiner aktuellen EP 15 Blocks. We'll be right back. tolle Frau ist das, die heißt Amy Dabbs. Sie lebt in Berlin, kommt aber aus England. Über ihren Vater habe ich gelesen, der war als DJ ziemlich heftig so in Northern Soul gefielen unterwegs. Sie selber hat vor kurzer Zeit eine tolle EP mit Straightforward House Music produzierten Tracks veröffentlicht, versteht sich aber auch auf sommerliche Breakbeats, wie wir das gerade gehört haben, mit einem ebenfalls ganz neuen Track von ihr, Amy Dabbs, Hypermnesia heißt er. Wenn ich eben zwei Festivals erwähnt habe, die von der Kapazität her unter 10.000 BesucherInnen liegen, dann denke ich jetzt im Moment mal an das Haldern-Festival. Es gibt viele Leute, die sich insbesondere auch auf die in Dublin gegründete Band Fontaines D.C. freuen werden. In Kürze erscheint ein neues Album der Band, deren Anfänge, sprich erstes Album, auch gekennzeichnet waren durch echt Sturm und Drang geprägte Post-Punk-Rock-Nummern, die sich dann auch so Momente des Brütens, des Innehaltens gönnten, um jetzt, das ist zumindest nach einigen Singles mein Eindruck, wieder etwas befreiter an ihre Tracks heranzugehen. Woran das liegen mag, kann ich im Moment nicht sagen, aber auch die neue, ganz aktuelle Single zielt in diese Richtung. FM. Always the same from the inside. Caramba, Byte FM. Ich muss gestehen, ich kannte diese Band bis vor wenigen Tagen nicht. Sie ist Überrang, kommt aus Australien, heißt Royal Otis. Und der Bandname setzt sich zusammen aus den zwei Köpfen dieser Gruppe. Das ist einmal Royal Medell und Otis Pavlovich. Die beiden agieren auf der Bühne live natürlich mit zusätzlichen MusikerInnen. sind aber schon der Kern dieser Gruppe, die wir gerade hier natürlich mit einem bekannten Song im Original von Sophie Alice Baxter gehört haben, Murder on the Dance Floor. Meines Wissens ist dieser Song durch einen Kinofilm namens Saltburn wieder aufs Tapet gewissermaßen gekommen, in der Schlussszene, die sehr dramatisch sein soll. Ich selber kenne den Film nicht. Läuft nämlich tatsächlich dieser Track, und das mag Royal Otis inspiriert haben hier zu einer Coverversion, mit der sie im Übrigen auch innerhalb einer australischen Show namens Like a Virgin dann aufgetreten sind, und für diese Show haben sie diesen Titel, den wir gerade gehört haben, auch produziert und aufgenommen. Die beiden können aber wesentlich mehr. Es gibt ein Album von ihnen, digital erschien das schon zu Beginn des Jahres, jetzt auf konventionellem Wege, also physisch. Breath and Pain heißt dieses Album, und das ist in der Schreibweise ein klein wenig unterschiedlich von einer Stammkneipe in London, die heißt nämlich ebenfalls so, in etwas anderer Schreibweise, Breath and Pain, und das ist die Stammkneipe ihres Produzenten Dan Carey, der sich natürlich längst einen Namen insbesondere durch die Produktion englischer Bands weitgehend im Genre Postpunk angesiedelt gemacht hat, darunter eben auch die eben gehörten Fontaines DC. Ich würde gerne einen weiteren Titel von Royal Otis spielen, aus dem vielleicht hervorgeht, welche Wucht und Klasse diese Band verströmen kann, wenn sie denn auf die Bühne geht. Ja, purer Hunky-Tank. FM. We're living it up. We're fixing a few. We're making a buck and then we go back home. We're living it up. We're fixing a few. We're making a buck and then we go back. Wir sind hier bei Karamba auf Bad FM, haben gerade eine Band aus Amsterdam gehört. Personal Trainer mit einem Track aus ihrem neuen Album Still Willing. Ich habe eben einiges über Royal Otis erzählt und darüber komplett versäumt, dass ich ja auch etwas von der bezaubernden Bea Badoubi gespielt hatte. This is how Tomorrow Moves ist das Album, das an diesem Wochenende erscheint, von ihr, die auf den Philippinen geboren und aufgewachsen ist, inzwischen in England lebt und sich für dieses Album mit dem legendären amerikanischen Produzenten Rick Rubin zusammengetan hat, von dem ja inzwischen bekannt ist, worin dessen Produzententätigkeit letztlich eigentlich besteht, nämlich in einem guten, gemütlichen Sessel zu sitzen, die Beine übereinander gekreuzt und einfach zuhören und so wenig wie eben möglich in die musikalischen Belange eingreifen. Das ist diesem Album, wie auch immer, total gut bekommen, das auch eine üppige Länge hat und stilistisch wirklich von, sagen wir mal, so romantischem Piano-Pop der Marke Carpenters, US-Piano-Pop 70er Jahre, bis zu leicht grangig gefärbten Titeln reicht. Das ist wirklich wunderbar und ich konnte diesem Album, das ich komplett bereits gehört habe, vorab wirklich mit größtem Vergnügen folgen. Bea Badoubi. Jetzt muss ich direkt mal schauen, wie es weitergeht. Ja, hat so eine gewisse australische Anmutung heute. Nämlich auch dieser Artist hat mich sehr beeindruckt auf dem Apple Tree Garden Festival. Marty heißt er bürgerlich als Typ mit seinem knallroten Anzug und er wird auch auf dem Haldern Festival spielen. Allerdings ist Marty nicht sein Künstlername. Go Joe. Kannte ich auch noch nicht, hier mit dem Titel Miss Hollywood. Missing in action left me in LA. With her it's magic till she runs away. Hard as I try, I've gotten really good. It's saying goodbye to Mrs. Hollywood. She don't know why she does. The movies aren't enough, cause they don't make them about us. I'm just dancing with luck, or has she moved out of love? Maybe I'm being too much. She's always MIA, way out in California. Why can't I say she's got a talent for it? Still wish she'd stay, guess I'll be waiting for her. Standing in line for Mrs. Hollywood. Finally felt like I was number one. 2 days together, now she's in my life. And I'm driving the highway up to Malibu. But her seat is empty and she stole the mood. She don't know why she does. The movies aren't enough, cause they don't make them about us. Just dancing with luck, or has she moved out of love? Maybe I'm being too much. She's always MIA, way out in California. Why can't I say she's got a talent for it? Still wish she'd stay, guess I'll be waiting for her. Standing in line for Mrs. Hollywood. In my can I say? She's got a talent for it. Still wish she'd stay. Guess I'll be waiting for it. Standing in line for Mrs. Hollywood. Ah, schön, der ist gut, der Typ. Wir sehen uns wieder in Haldern. Die meisten von euch werden das wissen, nur Festivals sind natürlich auch nur dadurch wirklich nachhaltig, dass es viele andere Dinge so abseits des direkten Bühnengeschehens gibt, die man genießt, die man gut findet, die einen irgendwie anfassen. Und bei mir war das, wenn es um das Apple Tree Garden Festival in Diepholz in Niedersachsen geht, immer auch die Behausung. Ein uraltes Hotel zum Jagdhorn, der Name sagt da in der Richtung schon einiges, 2 Kilometer vom Festivalgelände entfernt. Ich bin da irgendwann mal gelandet und da waren auch viele andere Festivalbesucher, auch Standbesitzer, zum Beispiel aus Leipzig. Einige Festivalbesucherinnen unter euch werden das mit Sicherheit kennen, die Handbrot-Crew, die mit ihren Ständen viele Festivals bereist und genau das eben verkauft, Handbrot nämlich in allen nur möglichen Zubereitungen. So viele nette Treffen da gehabt. Die Inhaberin war eine, ich sag mal, betagte Frau, Frau Babylon. Ah, mit der, die hat mich immer auf den Arm genommen. Wenn ich da angerufen hatte im Vorfeld und gefragt hatte, ob sie noch ein Zimmer hat, dann lief das immer nach denselben Regeln. Sie haderte mit mir, schimpfte regelrecht mit mir. Sie rufen aber verdammt spät an in diesem Jahr. Wir sind restlos voll. Aber ich konnte mir dann schon ungefähr denken, wie es weitergehen würde. Ah, ich sag Frau Babylon, ja, meine Güte, da muss ich am Ende vielleicht doch sogar im Wagen schlafen oder mich irgendwie nach einer anderen Möglichkeit umschauen. Und sie sagte dann in schöner Regelmäßigkeit, ich kann Ihnen höchstens noch Zimmer 3 geben. Das ist eine ehemalige Besenkammer, die aber völlig renoviert worden ist und natürlich den Ansprüchen genügt. Und das war dann immer so ihre ketzerische Bemerkung zum Schluss. Und deshalb habe ich jahrelang tatsächlich in Zimmer 3 gelebt, auch in diesem Jahr, obwohl Frau Babylon, was mich enorm traurig gemacht hat, vor wenigen Wochen gestorben ist. Ich habe versucht, ihr Grab zu finden. Das war nicht leicht in der Nähe vom Jagdhorn, denn es fehlt bislang noch, das ist alles so kurz vorher passiert, der entsprechende Grabstein. In diesem Sinne, rest in peace, Marga Babylon. All I ever wanted was transcendence. Warum auch immer, viele australische Bands heute in dieser kleinen Show, darunter auch die Quivers. Die wir hier gerade gehört haben mit ihrem brandneuen Album, Oyster Cuts heißt das. Karma bei FM. In wenigen Tagen erscheint das neue Album der New Yorker Band Gift, aus dem wir hier gerade einen Titel gehört haben. Super breitwandig teilweise. Shoegazertum, Post-Punk, das ist so ungefähr die Laufrichtung bei Gift. Every day goes. got a three day go. Fast as I can go. Cupping all the vandals. You tell me what I handle. Should I handle? Should I give more? I do what I want, but I don't though. The space between the sand and the road though. Catch me at a home feeling road though. Catch me wanna say down my throat though. All the people I've known, all the words I've read, they cover my eyes closed, they close up my frame. People soft when they say so, people hard but they ain't cold. I go like they don't know, like they don't know what nobody knows. Everybody's fucked up, they pretend like it ain't so. Jumping on your stage though, we'll be jumping, you'll be jumping from the road. Wir sind hier bei Caramba auf Byte FM, für mich eine Art Indie-Smash-Hit, wenn man so will. Hydra Fashion Week ist eine One-Man-Band, könnte man vielleicht sagen, auch aus Australien. Der gerade gespielte Titel Total Freefall datiert aus dem letzten Jahr. Ich möchte nicht aus dieser Sendung herausgehen, ohne etwas von dem amerikanischen Musiker Jack White zu spielen, in Klammern The White Stripes. Diese Geschichte, diese Formation gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Meg White hat ihn weltberühmt gemacht, das kann man so platt und offen und klar sagen. Irgendwann fing er dann an, sein Imperium aufzubauen mit Third Man Records, seinem Label, bei dem er unter anderem unterstützt wird, auch von seinem Neffen, dessen Namen ich gerade nicht zur Hand habe, und er spielte auch in so einer coolen Band, die Dirt Bombs, nämlich als Schlagzeuger. Und es gibt inzwischen auch eine Reihe von Record Shops, und wer die in den letzten Wochen, sage ich mal, besuchte und dort Schallplatten kaufte, der staunte nicht schlecht, wenn er zu Hause feststellte, da ist zusätzlich noch ein Album drin als White Label ohne nähere Angaben. Und das war nämlich gewissermaßen als Promotion-Maßnahme das neue Soloalbum von Jack White, das so großartig ist und brand new sowieso, dass sich da ein Name fast verbietet angesichts dieser großen Klasse, kann man noch gar nicht zuschreiben, benennen. Deshalb trägt das Album möglicherweise den Titel No Name. Da ist alles drauf, süßliche Slide-Gitarren, aber auch wirklich echt so die Dämonen, die man bekanntermaßen schon mal von innen nach außen kehrt und die bei Jack White am Ende dazu führen, dass einzelne Tracks auch an so Leute wie Led Zeppelin oder Motorhead sogar erinnern können. We'll be right back. Wunderbar. Jack White, ich schaue auf die Uhr und sehe, dass ich hier langsam mich rausschleichen muss. Natürlich nicht, ohne mich bei euch zu bedanken für eure Aufmerksamkeit. Euch alles Liebe und Gute zu wünschen. Mein Name ist Klaus Vier und wir schließen das Ganze mit dem finnischen Musiker Jimmy Tenor. Alles Liebe, alles Gute. Ciao. FM in eigener Sache. Hallo, ich bin Martin Böttcher. Es gibt da samstagabends eine Sendung namens Elektro Royal.